Please, do not be alarmed. Remain calm. Do not attempt to leave the dance floor. The DJ booth is conducting a troubleshoot test of the entire system. Somehow, while the party was in progress, an unidentified frequency has been existing in the system for some time. And while many of you have been made too brainwashed to comprehend, this frequency is and has become a threat to our society as we know it. This frequency has been used by a secret society in conjunction with Lucifer to lure and prey on innocent partygoers with hypnotism, synchroprism, technology, lies, scandal, and pornography. While the party is still in progress, we will keep you updated on our current status. We repeat, this is only a test. This is only a test. The station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul, the mind, the body. The positive.

way back when, where it all began, the beast rolled and declared, let there be tracks. Bring that shit back. Bring that shit back. Bring that shit back. We're the best. später vor. Ich will in deiner Liebe. Ich habe deine Liebe nötig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss doch sicher sein. Ich komme dann von Space. Ich will weisen, ob ich dann tun. Meine Liebe ist Sieger. Meine Liebe ist Sieger. Ich bin in einem Spacer Frau. Ich will in deiner Liebe. Ich habe deine Liebe nötig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss doch Sieger sein. Ich komme dann von Space. Ich will weisen, ob ich kann tun. Meine Liebe ist Sieger. Meine Liebe ist Sieger. Ich bin in einem Spacer Frau. Ich will in deiner Liebe. Ich habe deine Liebe nötig. Ich kann nicht durchgehen. Ich muss doch Sieger sein. Ich komme dann von Space.

shimmy, shimmy.